8. Das folgende Telefongespräch haben wir wieder in zwei Fassungen aufgenommen. Zuerst in einer normalen Version, anschließend in einer Fassung mit Nachsprechpausen. Hören Sie zunächst das komplette Gespräch ohne Pausen. Estou. Está. É o Carlos? Sim, quem fala? Sou eu, a Graça. Olá. Olá, onde estás? Estou em Vila Moura, no Algarve. Estou na praia. Ah, como está o tempo aí? Está sol? O tempo está bom. Está sol e está calor. Pois, em Lisboa está a chover. Está vento.